Hi, ich bin Hagen und ihr hört Paper Jam, die Unruhe-Show mit dem Unruhe-Herd. www.paperjam.tv. Hi und hallo und natürlich auch herzlich willkommen bei Paper Jam, der Unruhe-Show mit dem Unruhe-Herd. Der Beat, der im Hintergrund läuft, ist etwas monoton. Tut mir leid, aber in dieser kurzen Zeit, die ich jetzt gerade hatte, habe ich nichts Besseres hinbekommen. Nächstes Mal kommt wieder was von Leuten, die sowas auch können. Schön, dass ihr auch ein zweites Mal eingeschaltet habt. Man hat es wieder angestrengt, dass ihr auch diesmal es nicht bereuen werdet. Sicher von Professionalität sind noch meilenweit entfernt, aber wir entwickeln uns weiter, versprochen. Erstmal muss ich erwähnen, dass die Angaben zu unserer Website in der letzten Sendung nicht mehr stimmen. Die Adresse www.paperjam.tv ist dann noch richtig, aber ansonsten ist die Seite komplett überarbeitet worden. Meiner Meinung nach hat sie sich sehr zum Guten entwickelt, aber jetzt finden wir zusätzliche Sendungen bei uns, wie Interviews und andere Specials. Es lohnt sich also, auf der Seite vorbeizuschauen, www.paperjam.tv. Und unsere E-Mail-Adresse ist auch neu und leicht zu merken, studiofeedback@yahoo.de, so einfach ist das. studiofeedback@yahoo.de. So, Grüße an die gesamte Hörerschaft, ich bin gleich wieder für euch da und wir beginnen die Sendung heute punkrockig. Hier ist die Band ohne Anspruch mit Nie wieder. Es ist Montagmorgen und du wachst gerade auf und denkst, die Welt ist gerade untergegangen. Und was ist nur dein Kopf, der wehtut, egal wie du dich verrenkst. Du hast keinen Plan, was gestern war. Sehr geehrte Zuhörer, bitte entschuldigen Sie die Unterbrechung der aktuellen Rundfunksendung. Der Präsident der Vereinigten Paten wird jetzt zu Ihnen sprechen. Die terroristische Gruppierung mit dem Namen Rote Armee Aktion Film Blockbuster Incorporated wirft billige Fälschungen des Balkviechs auf den Markt. Unter dem Namen Balkviech ist diese Ware im Umlauf. Es werden von Tag zu Tag mehr. Ich muss Sie um Ihre Mithilfe bitten, verehrte Bürger. Halten Sie die Augen offen, melden Sie jede Unregelmäßigkeit. Ich danke Ihnen und wünsche Ihnen trotz der grausamen Ereignisse der letzten Tage einen guten und erholsamen Abend. Ruhen Sie gut. Kommt der Poet mit seinem Werkzeug zusammen, bastelt er Tracks. So evergreen wie Tannen, also dreh es laut auf in deinem Ghetto Blaster, denn es wird ein Graphit drückt auf Zellstoff, chlorfrei gebleicht. Meine Hand ist der Motor, der die Mine erweicht. Der Gedanke, der Vater der Erhellung eurer Minen. Die Bahn nicht vorgezeichnet, der Stift läuft nicht auf Schienen. Und so ist mein Gehirn verantwortlich für das Endprodukt. In Schrift zunächst von Hand, später maschinell gedruckt. Zur Vervielfältigung wird es für viele gefaltet. Als Libretto erkenntlich, dann angenehm gestaltet. Sodass ihr mit dem Kauf der Platte die Erkenntnis mit erhaltet. Wenn ihr mit diesen Zeilen in der Hand die Anlage einschaltet. Kommt der Poet mit seinem Werkzeug zusammen, bastelt er Tracks, so evergreen wie Tannen, also dreh es laut auf in deinem Ghetto-Blaster, denn es wird ein Desaster. Kommt der Poet mit seinem Werkzeug zusammen, bastelt er Tracks, so evergreen wie Tannen, also dreh es laut auf in deinem Ghetto-Blaster, denn es wird ein Sinterklecks durch die Feder, auf Rögen von Papier. Ein Landstreicher in tiefer Nacht in sein Quartier. Verloren zwischen Karos, Rauten und Zeilen, die sich scheinbar endlos in die weiße Leere rein. Langsam füllt sich im trüben Licht Blatt um Blatt. Gedanken werden Schrift und setzen den Bedarf Schachmann, der von tief innen kommt und schnell um sich greift. Das Bedürfnis nach Nichtstun und Bequemlichkeit. Doch wenn die letzten Tropfen gefallen sind, wenn die Feder absetzt und das Königsblau gerinnt, dann legt man jedes Wort in diesem Werk mit Gold auf. Und wenn ich euch damit helfen konnte, bin ich stolz drauf. Kommt der Poet mit seinem Werkzeug zusammen, bastelt er Tracks, so evergreen wie Tannen, also dreh es laut auf in deinem Ghetto-Blaster, denn es wird ein Kommt der Poet mit seinem Werkzeug zusammen, bastelt er Tracks, so evergreen wie Tannen, also dreh es laut auf in deinem Ghetto-Blaster, denn es wird ein Zehn Finger tippen scheinbar bei auf vielen kleinen Tasten, doch bei Feierabend ist ein neuer Klassiker im Kasten. Der Bildschirm flimmert und er setzt den Augen zu. Dieses kleine Zimmer bleibt für die meisten ein Tabu. Weit weg irgendwo, abgeschnitten von der Außenwelt, öffnet ein Gehirn der Menschheit ein weites Feld und stellt seine Auswürfe in den Dienst der guten Sache. Verantwortungslos oder bloß als Geldmache. Wir sind Weltverbesserer, doch wir fangen bei uns an. MC Kanzler, Carter, MC Seed und Obi-Wan an dem Mikrofon und die Nächste mit dem Strat an den Plattenspielern. Kommt der Poet mit seinem Werkzeug zusammen, bastelt er Tracks, so evergreen wie Tannen, also dreh es laut auf in deinem Ghetto-Blaster, denn es wird ein Kommt der Poet mit seinem Werkzeug zusammen, bastelt er Tracks, so evergreen wie Tannen, also dreh es laut auf in deinem Ghetto-Blaster, denn es wird ein Elemental Force mit Poet-Werkzeug war das. Und wie immer gibt's weiterführende Links zu den Artists auf unserer Website www.paperchamdv. So, jetzt mal auf mal zu labern mit der Website, das wäre ja schon so Dauerwerbesendung hier. Apropos Werbung! Ich musste mir heute beim Warten an der Bushaltestelle diese neuen H&M-Plakate anschauen. Was soll das denn sein? Die Frau sieht aus, als ob ihre Haare gerade gepflegt im Ventilator gefangen hätte. Sowas, voll verzottelt, wer macht solche Werbung? Naja, gut, weiter geht's. Wie, das sendet uns auch diesmal wieder ein paar Anrufe, die einfach was loszuwerden haben. Wer auch mal will, der sollte auch mal hier anrufen. Call Liberty City 27027. Das Paper Jam Call Center. Call Liberty City 27027. Oder nehmt deine MP3 auf mit euren Beiträgen. Mehr dazu auf www.paperjam.dev. Ey, Hunde, gehst du auf Rundklaps wieder? Weißt, ich hab früher paar Sachen erlebt, du. Ich war so Marktplatz, war ich so. Da waren du lauter Vogel und Mörder. Ich hab da den gleich hingegangen, hab gesagt, ey, aus jedem Schritt war ich nur. Die haben sofort gesagt, Ekel, was geht? Ich so, Motten, was geht? Dann haben wir mal vorgeguckt, was zusammen war. Wir haben uns voll gut verstanden, Küsse auf die Lacken und auf die Lippen und die Ball wieder. Klass. Da bin ich weitergegangen, da hab ein Murat gefunden, ey. Ich hab gesagt, Murat, was geht? Und der Murat, Erkan, was geht? Und dann haben wir uns da getroffen, ey. Gut umarmt, Kuss auf die Wangen, weiß. Das ist mir weitergegangen, ich war so klein und schießende Kind, der ist mir hingegangen, hab mir das Müsli weggenommen, was ich in der Hand gehabt hat. War voll verdammt, der arme kleine Scheißkerl, aber Alter. Wir sind die Kings, weißt? Wir sind weitergegangen, wir sind die Mexikaner, haben wir gesagt, dann macht's was geht, und was zu essen für uns, ja, weißt? Wir sind reingegangen, haben so gesagt, zwei Big Macs, mal Chicken McNuggets und noch eine große Cola. Haben uns sofort gegeben, die Bedienung hat mich voll geil von Homie, aber von Homie hat mich schon angeguckt und hat gesagt, 3,95 €. Ey, war voll der beste Steuerpreis, nur für mich. Aber weißt du, die haben's beschissen, die haben nicht gemeint. Nur verleiht bei den zwei Big Macs. Aber ey, Leute, da kommen wir nochmal wieder und machen voll die Lärge haben gesagt, ne? Ja, so wie sie rausgegangen. Und davon ist mir runtergefallen, aber war Absicht. Jedenfalls bin ich rausgegangen und hab gesagt, Amish, was geht? Und der Amish, Erkan, was geht? Ey, Murat, was geht? Murat hat dann auch gesagt, Amish, was geht? Und dann hat er uns voll umarmt und dann Küsse auf die Wange, aber was? Ist mein Vater gegangen, sie gelaufen, Boah, ist mich Straßenbahn rein, ja, ist gelaufen, was so eine Oma, so eine Alme, ganz kopf und kaputt, Alter. Ich hab mich hingegangen und hab gesagt, Oma, was geht? Und ich so, die Kinder heute, da eine scheiß Ausländer, hab ich da vorne reingelangt, Alter. Ja, bin ich weitergegangen, Maschine hängt jetzt nur auf den Notham abgerissen, ja, und hab ihn gleich schon mal in meine Tasche gesteckt, Ja, kam so ein anderer, so ein Mann, ja, der Fahrer war es, glaube ich, hat so gemeint. Du, gib sofort wieder her! Alle war auch Türke, weißt. Und, hab ich gemeint, Alle, was geht? Und der Fahrer so, Erkan, ich schlag deine Vater, weißt. Und dann, hab ich mal den Ort einmal wiedergegeben. Aber Absicht, Alle, was, ja, okay? Okay, los, was geht? Bis schau. Bevor es hier zu Ende geht, muss ich noch was gestehen. Frau Hinz, Schule damals, in der 17. Klasse, habe ich ganz hinterhältig. Die ganze Kreide in den Weg angebrochen. Die musste hin, früher oder später. musst du die brechen. Sie ist auch gebrochen. Wenn deine Tafel. Es tut mir leid, Freund. Und Frau. Herr Groll. Ich hab mehrmals. Ich hab nicht mehr alles gewählt. Hab mutwillig falsche Aussagen gemacht. Und Frau Müller, ich habe hinten heimlich ins Heft die Telefonnummer meiner Mutter geschrieben. Obwohl, ich wusste, dass es gar nicht darf, es war nicht verboten. Hey, hallo, hey, ho, der Mama Matze ist am Phone, oder? Oh, ist wieder voll so ein Beispiel, krass, echt. Phone, ne? Ist nämlich ein eigentlich ein deutsches Wort, haben die geklaut, die Amis, ne? Normal, oder? Fuck that shit, oder? Ey, ich fahr übrigens einen echten Chevy, aber der ist in Deutschland gebaut, weißt? Ist die Qualität besser, weiß ich, denn nur weil er bei Benz, der kennt Schaut, oder? Ey, der hat mir's voll erklärt, aber ich muss schon davor, ne? Norbert, ich komme aus Kalifornien, aber das ist eigentlich schon in Deutschland erfunden worden, die Amis haben es nur geklaut, oder? Er ist echt scheiße, der Präsident voll zu doof zum Brezeln essen, oder? Er ist bestimmt kein Deutscher, ne? Unser Stolper, der ist einer von uns, der weiß was zum Leben, nicht? Sagen alle, die was im Köpfchen haben, so wie ich, oder? Das ist einer von denen, ja? Da siehst du es drin. Da mitten oben im Kopf siehst du voll drin, die haben Ahnung, brauchst mich nur zu fragen, ne? Ey, die Amis sagen, ja, jetzt sie hätten den Blowjob erfunden und dabei mache ich das schon 5 Jahre, oder? Ey, ich gehe halt davon aus, dass man daran, wie der Sex so ist, ne, sehen kann, wie die Frau dich liebt, oder? Hauptsache, die wissen, wozu sie da sind, nicht? Kinder austragen, ey, ist schon immer so gewesen. Das haben auch die Deutschen in der Steinzeit schon so gemacht, lange bevor es die Türken oder wie sie auch heißen gab, oder? Krass. Ey, meine Vorfahren haben übrigens die Minidisc erfunden, ne? Waren Deutsche, oder? Naja, ihr werdet schon noch sehen, nicht? Schon im Kindergarten hatte ich 100 Freundinnen, die erzählen heute noch von ihrem ersten Kuss, nicht? Ey, die haben mir die Hälfte von ihrem gegeben, von ihrem Leben, ja? Und ich hab denen 3 Hälften von mir gegeben, krass, oder? Ey, haben die Glück gehabt, ich hätte auch jede andere schnappen können, oder? Ey, mich wollen die doch alle. Naja, ruft an, wenn ihr Kummer habt, ne? Liberty City 0815, oder? Ihr baut Burgen in fremden Sandkästen. Ihr formt Geschlechtsorgane aus Rettich. Ihr bastelt Erpresserbriefe aus Zeitung. Ey, ihr seid voll kreativ, oder? Kommt zu uns, kommt zum Unruhe Network. Lebt eure Kreativität auf unseren Websites oder in unserer Radioshow aus. Ob ihr malt, schreibt, zeichnet, singt, was weiß ich. Schreibt uns eine Mail an studiofeedback@yahoo.de. Unruhe Network. Unruhig statt unmündig. Suave like lotion, plus I got the magic potion to open you up, get this party started, cold hearted. Try me now, watch it go down like Jumbo Cardi. Drum on your numb, numbs and dumb, dumb, and then some. Rolling up my C's with ease, now feel the outcome. It's to get you higher than your last height check. Puffing on the spill right here, long as I beg. 15 centimeters, still counting. 14 centimeters, niggas start bouncing. 13 centimeters, niggas start lounging. 12 centimeters, and niggas start clowning. 11 centimeters is all in my head. Where's the Visine, the killer red? I'm high, homie. Smoke one for breakfast, smoke one for lunch, smoke one with plant of punch. Or and count the crunch. Then I sell away the smoke, take my mind away. Can't see another way that I should spend my day. Ich möchte nicht alleine sein. echt schöner Track, allein sein von der Band und Anspruch. Natürlich gar nicht real, ist ja so eine Art Liebeslied, ihr Hip-Hop-Kiddies da draußen. Das war übrigens Maybe One mit Higher Flow. Und für alle, denen das zu soft war, können wir jetzt mal den neuen Track von Hagen hören. Und gleich im Anschluss Soft Arsch. Beide live vom Paper Jam Battle 2002. Schalten wir mal rüber. Hier ist Hagen live. Hagen! Alle, machen Sie bereit! Wollen wir es? Ja, tun! Ja, Simon! Hagen! Ich bin die Definition, halb am Fragen, halb Rausch, Gift für die Kluft. Schlechter Junge, es ist was los, Dach, Dollar, Fuck, Mannschaften, bei uns kleine Spiele, wir sind nicht lachen, viel nicht, aber großer Schreck, die Abschussiste, wie wir Scheiße drehen, was ändert es sich über den Name? Wir auch hier, sie rocken geistige Fähigkeiten, der Beste, beunruhigt nicht, wenn ich Reime schreibe. Hagen! 2002! Paper Jam Battle 2002 Hagen. Okay, es war's von mir. Und hier ist Softash. Yo, Softash 2002. Hier läuft der Boy. Ja, weg die Hände. Stürm das Gelände, ja! Hey, ihr Fotzen, ich will euch alle ficken, gleich werdet ihr euch alle bücken. Ich bin der Beste, ihr seid das Gesetzen, wie Krebse und schwul. Ich baue lange bis schreibe meine Schlange in Maschinen sein und das ist cool! Saftash! Gleich nach der Show haben wir ein kurzes Interview mit Saftash und dem anderen Typ, der mit auf der Bühne war, gemacht. Hört euch gleich an. Davor noch muss ich noch sagen, dass der Instrumental von Hagen wieder von DCM Beats war und der Text war wunderbar, dieser talentierte Mensch. Okay, also, hier das Interview mit Saftash. Ja, halt mal. Da haben wir wieder mal hier total gepfuscht. Okay, jetzt bitte. Saftash, die Menge ist abgegangen, das muss man dir lassen. Aber meinst du nicht, dass deine Texte irgendwie primitiv sind? Ey, man muss doch die Ironie in den Texten verstehen. All my lots. Und wie siehst du das? Ey, keine Ahnung, ich darf nur manchmal die Textstellen betreffen. Aber ich denke, man muss auch die Theorie in den Texten erkennen, weißt du? Die Theorie, Alter. Ja, aus dir wird mal was, das spür ich. Ey, vorhin hat so ein Mädchen gesagt, dass ich fast so cool bin wie Saftash. Prima, oder? Gar nicht übel, Junge. Respekt. Und zurück ins Studio. Und ein paar Stimmen aus dem größtenteils weiblichen Publikum haben wir auch noch für euch. Bitte sehr. Oha, das ist voll süß. Ja, sag wenigstens mal, was sowieso alle denken. Ich liebe ihn. Ich grüße alle die mich kennen. Ich grüße erschreckend. Und uns, arme, nette, liebevolle, sympathische Männer, lasst ihr stehen, ja? Jetzt reicht's. Werde ich eben auch so. Frauen stehen ja auf sowas. So, dann wähle ich mal irgendeine Nummer aus dem Telefonbuch. Na, geh ran, du Sau. Geh ran. Rockenfett! Hey, Schlampe, ich hab Hunger. Mach was zu essen. Ich hab Bock auf eine Tüte, dreh eine und ich will setz in deinen Wagen und komm her. Und das auch, du kannst gleich da lassen. Hallo? Hallo? Hey, noch da? Sprechen Sie ruhig weiter, Sie chauvinistisches Arschloch. Ich habe ISDN, Ihre Nummer und alles mitgeschnitten. Sie sind sicher, dass Ihnen das nicht gefallen hat? Sie hören von meinem Anwalt. Shit. Ich mache Rap für dein Herz und ich rap für den Kommerz. Ich mache Rap nicht nur zum Scherz und ich rap auch nicht im Nerv. Ich rappe täglich, ohne dabei wirklich zu verdienen. Ich rap aus Spaß, alle Freude, auch mit schrecklich viel Stromie. Ich rap bei mir mein DJ-Job einfach nicht mehr rein. Ich rap, weil ich Rap verbessern will, doch das ist gar nicht leicht. Ich rap, weil Rap mir mein Leben interessant macht. Weil ich so sowohl das Mic als auch die Menge in der Hand hab. Ich rap, weil ich es lieb, wenn ihr meine Texte kennt. Ich rap auch weiter, wenn man mir nicht mal das allerletzte gönnt. Ich rap bis zum Exzess und den Stress zu vergessen. Wer anderes ist nur schlagen, rappe ich im Essen. Ich rappe, weil es bestimmt ne Vorsehung war. Und wenn das wirklich so ist, ist mein Schicksal wunderbar. Du kriegst mein Rap zu hören, Junge. Glaube mir, wenn ich am Mic trinke, meine Lieder durch die Nacht zu dir. Rappe, ich snappe, ich cypher, mit Eifer, rappe, wacke in die Ecke und weiter. Ich rappe für und gegen, mein Wort ist wie ein Degen, die Traufe wird zu Regen, mein Wort ist wie ein Segen. Rap ist Überleben, geben und nehmen, soll der Rap nicht widerstreben, geh unser Album pflegen. Ich rap, weil ich rappen muss, es ist ein ewiger Drang. Ich rap, dass es irgendwann jeder weniger kann. Ich rap, weil ich Hip-Hop liebe, ihn aber nicht lebe, weil ich nach rechten Werten und der vollen Wahrheit strebe. Wenn ich rappe, hab ich Spaß, denn es ist nicht alles ernst, yeah. Wichtig ist das Innere. Du kriegst mal Rap zu hören, Junge. Glaube mir, wenn ich am Mic dringen meine Lieder durch die Nacht zu dir. Kommen wir die Frau noch mal davon überzeugen, dass unser Anwalt besser ist als ihre? Beziehungsweise, dass ich mal kurz zum Anwalt mutieren konnte. Eben lief KIG im Bandpack mit ihrem Track Leise. Und ich wollte jetzt irgendwas sagen, wobei ich stehen geblieben. Mir fällt es gar nicht ein, wartet. Ach ja, bei euch, liebe weibliche Hörerschaft. Erklärt mir, warum ihr auf frauenfeindliche Texte so abfahrt. Okay, jetzt gibt es hier ein paar Randgruppen, die sich daran aufgehen können, aber wieso so viele? Bitte, ich möchte das verstehen. Schreibt alle mal an studiofeedback@yahoo.de und klärt mich auf. Und nun, mich erhalte in den Tagen vor dieser Show ein grausamer Unfall. Mehr dazu jetzt. Bitte sehr. Hallo liebe Hörer, hier spricht der Unruhe Herd und ich muss euch leider sagen, dass ich vom rechten Fuß einen Zeh gebrochen habe. Das habe ich soeben erledigt, indem ich an der Küchentürrahmen hängen geblieben bin. Ich hoffe, ihr habt Mitleid. Vielen Dank, das war der Live-Bericht aus dieser grausamen, schrecklichen, total verlegenen Lage. Euer Unruheherd bleibt dran. Hallo liebe Hörer, hier spricht der Unruheherd. Ich habe euch angelogen. Und es tut mir leid von ganzem Herzen. Und das war keine Absicht. Mein kleiner Zeh, der zwar klein, aber nicht der kleine Zeh ist nicht gebrochen, sondern nur geprellt. Gut, kommen wir nun zur genauen Analyse des Falls. Ich stehe hier im Flur, Ecke, Küche, der Ort, an dem sich der grausame Unfall ereignete. Moment, greifen die Ermittlungen nicht vor. Es gibt auch Anhaltspunkte, die auf einen Sabotageakt hinweisen, weshalb nicht hundertprozentig sicher von einem Unfall ausgegangen werden kann. Rekonstruieren wir den Hergang des Ereignisses. Es ist Montag, der 26.08.2002 in einem kleinen Stadtteil einer mittelgroßen Stadt in Deutschland. Es ist genau 12.27 Uhr und 14 Sekunden plus minus 4 Stunden, 13 Minuten und 3 Sekunden. Unser Opfer ist männlich, geht gezwungenermaßen manchmal zur Schule und ist auch sonst sehr motiviert. Nennen wir ihn Unruhepferd. Name von der Redaktion geändert. Vor ein paar Stunden hat er die Nummer Liberty City 27072, Wiederholung bitte nicht mehr anrufen, gewählt, da er diese Nummer irgendeinmal irgendwann einmal irgendwo aufgeschrieben hat und nun nachprüfen wollte, was ich mit ihr auf sich habe. Nun hat er Hunger und macht sie in Richtung Küche auf. Doch die köstlichen Aldi-Nudeln und die 59 Cent Tomatensauce wird er nie zu Gesicht bekommen. Hätte er das gewusst, wäre er sicher nicht aufgestanden, doch leider fehlt ihm die Kenntnis zu dieser Zeit noch. Er legt die Strecke mit einem Tempo von etwa 36,7 Stundenkilometer zurück, eine Geschwindigkeit, die mit Sicherheit nicht normal für ihn ist. Wusste er etwa schon, dass etwas passieren würde? Hatte er Drohnen bekommen? Er passierte den Kleiderständer, wollte gerade in Richtung Küche einbiegen und da passierte es. Sein rechter Fuß kommt ins Steuern, er verliert das Gleichgewicht, der mittlere Zeh des rechten Fußes prallt von Schall gegen den Türrahmen. Die Zehen neben ihm biegen seitlich weg. Hier nochmal in der Zeitlupe. Sein rechter Fuß kommt ins Steuern, er verliert das Gleichgewicht, der mittlere Zeh des rechten Fußes prallt von Schall gegen den Türrahmen. Die Zehen neben ihm biegen. Im aktuellen Schockzustand tritt er den Rücktritt an und legt sich auf sein Bett. Er hat unmenschliche Schmerzen. Gedanken schießen ihm durch den Kopf. Hätte ich langsamer laufen sollen? War der Weg vielleicht glatt? Wird Guido Westerwelle im zweiten Kanzlerduell dabei sein? Er konsultiert und wort das in diesen Dingen erfahrene Hotshit Radio Gästebuch und erhält prompt Entwarnung. Dr. Bockmist ist sich sicher. Nur eine Prellung. Trotz dieser ärztlichen Feststellung traut das Opfer ihm nicht und sucht mit immer stärkeren Schmerzen das chirurgische Krankenhaus auf. 2 Stunden muss er warten, zuhören, wie nebenan in der septischen Abteilung Menschenversuche vorgenommen werden. Dauernd schreit ein Kind aus diesen Räumen auf, es muss unter genauso starken Qualen leiden wie er. Nach 2 Stunden wird er geröntgt. Die Diagnose? Prellung. Hätte er doch auf Dr. Bockmist gehört. Dr. Bockmist, Kommentar? Ja, wären sie gleich zu mir gekommen, hätten sie 2 Stunden wichsen können. Oder saufen. Traurig, aber wahr. Schalten sie auch nächstes Mal wieder ein, wenn wir hinter die Kulissen ungeklärter Haushaltsunfälle schauen. Nur bei Paper Jam. Der Unruhe-Show mit dem Unruhe-Pferd. Crank that shit up. Just for them FLK. Train bringing it to your house, baby. Punch foes and fives, and the 12-inch swoopers inside of my ride. OHM customized so you can't see jack. Sort of like when I'm driving, how the neighbors react. Breaking neck, looking back like it's something so incredible. Oh, that's just my woofer dropping about 100 decibels. On your brain like rain, you cannot base my ride. A lot of amateurs try, but they on the side. Check my ride for secrets, can't peep, this is too complicated. Hypothesis the thesis, vibrate your brain for the right to compete. Looks to me like the side of a cheek. I keep it bumping like a cheap, baby. Call hyper entertainment and fun, the brand new place to show your ass all suck. Sweat flash and the cash and the ass to win. If you ain't cheap, baby, you ain't it. I keep it pumping like a G, baby. Call hyper entertainment and fun. The brand new place to show your ass off, up. Sports cars and the cars and the ass to win. If you ain't G, baby, you ain't in. Now get back to the subject. See, I need the right cassette deck. Went to ACR to do a summary check. They headed off from Panasonic down to Pioneer. I bought a Nakamichi cause the rest of the quiz. This is my year, I feel like I'm ready to burn. So if you're thinking you gon' win, wait your turn. Trophies in my case, best one, second place. I'm looking for the first so I can fill in the space. That's 1 through 5, they sitting all in a line. You wanna be a chief like me, you gotta put in your time. From 9 to 9, laying wires, making designs. You gotta be done in the shortest of time. You need a dough to get them Alpines. There's no invaders on the DVs and dope navigators. Still dropping the bombs, bringing the heat. Looks to me like the sign of a chief. Keep it bumping like a chief, baby. Call hyper entertainment and fun. The brand new place to show your ass all suck. Sport flash and the cash and the ass to win. If you ain't cheap, baby, you ain't it. I keep it pumping like a chief, baby. Call hyper entertainment and fun. The brand new place to show your ass all suck. Sport flash and the cash and the ass to win. If you ain't cheap, baby, you ain't it. Well, now it's time for the contest. So I guess I present it to the jury cause you know I'm the best. What do you know, the first judge came and checked my car. Spit the name, run the game, let them know who you are. Did a frequency check, Al speaks the whole 9. He looked me up and down, then he said I was fine. But it was only one thing since I had some competition. A cool fly guy with a fat expedition. He stepped up to the plate like he had no fear. But they shaved off the points for the points in the rear. So you can only guess that they paid the way for me. First place, that's a sign of a cheat. I keep it bumping like a cheat, baby. Call hyper entertainment and fun. The brand new place to show your ass all suck. Sport flash and the cash and the ass to win. If you ain't cheap, baby, you ain't it. I keep it pumping like a cheap, baby. Call hyper entertainment and fun. The brand new place to show your ass all suck. Sport flash and the cash and the ass to win. If you ain't cheap, baby, you ain't it. I keep it bumping like a cheap, baby. Call hyper entertainment and fun. The brand new place to show your ass all suck. Sport flash and the cash and the ass to win. If you ain't cheap, baby, you ain't it. I keep it pumping like a cheap, baby. Call hyper entertainment and fun. The brand new place to show your ass all suck. Sport flash and the cash and the ass to win. If you ain't cheap, baby, you ain't it. MA for One, KHIV Entertainment Remix. Mein absoluter Lieblings-Trash-Sender im Fernsehen, Sybilis 3 hat vor kurzem wieder ein echtes Highlight im Programm. Ein Rentner, der einen wunderbaren Gag hervorbrachte. Und zwar: Warum schmeißen die Neureichen ihr Geld nicht mit beiden Händen zum Fenster raus? Na, jetzt kommt's. Weil sie nur eine Hand frei haben, in der anderen ist das Handy. Brüller, würde ich sagen. Absolut geil. Das Paper Jam Call Center. Call Liberty City 27027. Oder nehmt deine MP3 auf mit euren Beiträgen. Mehr dazu auf www.paperjam.de. Geht man an der Frau vorbei und sagt: Schöne Augen haben Sie da. Da hat sie mich gar nicht die Augen gemeint, hat man gar nicht. Da hat man ihre großen Testen. Das war geil, voll die Form, weil es so groß und so passt, ne?

Ein Gruß geht an die GDL-Szene, an die PC-Action-Redaktion, Gruß an Ahmed. So, wer selbst Musik macht, meldet sich bei uns, dann können wir eure Tracks nämlich auch spielen. Studio-Feedback@yahoo.de. Auch für alle, die einen Kommentar zur Sendung abgeben wollen oder Fragen haben. Bis zum nächsten Mal. Das war Paper Jam, die Unruhe-Show mit dem Unruhe-Herz, also mir. Ciao. Und hier ist unser letzter Track für heute. Micromantis featuring Tim FX, Vergangenheit. Und checkt unsere Seiten www.unruhe.devu und paperjam.devu. Und unsere neueste Kreation, Schulkunst-Tower. Nochmal, das habe ich kaum nicht verstanden hier. Meine tollen Aussprache. Also, Schulkunst-Tower.devu. So, dann mal. Fertig. Halt, haben da alle noch einen ganz wichtigen Gruß vergessen. Ich grüße die zwei Nacktschnecken, die vor kurzem auf unserer Terrasse leidenschaftlich Sex hatten. Und als sie dann wieder gingen, ey, dann waren die ganz frisch verliebt. So, die waren total eng aneinander. Wunderbar. Das musste noch raus. So sind wir bei Paper Jam, der Unruhe-Show. Ein Herz für Tier 6. Am Mikrofon bei der Unruhe-Herrchen. Jetzt aber endlich Schluss hier. Sehen Micro-Rental featuring Tim FX mit Vergangenheit. Na? Genau. Micromantis. Chirafix. Vergangenheit. Bei Paper Jam, der Unruhe-Show, dem Unruhe-Herd. www.paperjam.devu. Tim FX. Aha. Yeah. Vergangenheit. Check das. Geboren mit der Saga im Jahre 77, 23 Jahre her. Ich wünschte mir, die Zeit wäre stehen geblieben. Warum das? Weil Hass und Geld die Welt regiert. Kriege hören auf und beginnen. Obwohl jeder für Plädie Frieden zu schaffen. Geben sich mit rechts die Hand, mit links die Waffen. Manchmal denke ich wirklich, wir stammen doch vom Affen. Reich an Geld, doch arm an Verstand. Bündel wie Sand am Strand, unkontrollierbar in der Hand. Nimm Probleme unter die Lupe wie Watson und Sherlock Holmes. Suche die Lösung fast so eifrig wie Schätze von Indiana Jones. Schau in mein Archiv, so tief es nur geht. Benutzt Papierkram an Schmiedsamt und lest was drin steht. Es war einmal vor langer, langer Zeit, in einer weit, weit entfernten Vergangenheit. Oft waren wir zu dritt, doch nun Elite zu zweit. Eine Einheit wie PC und 1000 Gigabyte. Könnt mich als cooler nennen, solange bin ich dabei. Doch Zeitverschwendung dieser Art ersetze ich gleich durch Reimerei. Die zweidimensionalen, von klein bis hin zu groß. Merkt ihr, wir sind so cool wie Eskimos in Iglos. Ergreife dich und denke an die Zeit der Vergangenheit. Begreife dein nicht, denn nur mit Vernunft kommst du weit. Ergreife dich und denke an die Zeit der Vergangenheit. Begreife dein nicht, denn nur mit Vernunft kommst du weit. Ergreife dich und denke an die Zeit der Vergangenheit. Begreife dein nicht, denn nur mit Vernunft kommst du weit. Ergreife dich und denke an die Zeit der Vergangenheit. Begreife dein nicht, denn nur mit Vernunft kommst du weit. Mit relaxten Texten von Tim, einer der Besten. Seit Jahren Rap-Veteran mit 1000 Platten in Kästen. Doch vor alledem, was ich hier bin, Rap und Singen war noch vieles. Deshalb zeig ich euch, wie's anfing. Nimm dir deine Uhr und stell sie ganz weit zurück ins Jahre 1979. Denn da hatte ich das Glück, in Niedersachsen aufzuwachsen und immer noch NOH. Von damals bis zu dem gegenwärtigen Jahr. Bitte mit Boba Fett und Vader, altbekannten Figuren. Unvergesslich war die Zeit mit da gebliebenen Spuren. Eingetauscht mit dem, was mich früher berauscht hat. Gegen Plattenteller und ab da an wendete sich das Blatt. Vom Vader zum Fader und ich habe es geschafft. Immer weitergemacht, denn der Hip-Hop gab mir die Kraft. Nie als Meister geboren, sondern als teuer angefangen. In den Massen freigelassen und doch nicht mitgegangen. Ergreife dich und denke an die Zeit der Vergangenheit. Begreife dein nicht, denn nur mit Vernunft kommst du weit. Ergreife dich und denke an die Zeit der Vergangenheit. Begreife dein nicht, denn nur mit Vernunft kommst du weit. Ergreife dich und denke an die Zeit der Vergangenheit. Begreife dein nicht, denn nur mit Vernunft kommst du weit. Ergreife dich und denke an die Zeit der Vergangenheit. Begreife dein nicht, denn nur mit Vernunft kommst du weit. Nächstes Mal bei Paper Jam, Wir verschenken 40 Mercedes-Benz S-Klasse, verlosen eine Nacht mit Inge Meisel und rennen nackt über den Alexanderplatz. Paper Jam, die Unruhe-Show mit dem Unruhe-Herd. Das nächste Mal so. Oder so ähnlich.